Hallo Lara, hier ist der Oboman mit einem Audiokommentar zu deiner 30. Folge. Nee, es ist nicht die 30. Folge, es ist der 30. Geburtstag. Ach so, dann ist es die 50, nee, 100, wie, 100. Geburtstag, Podcast-Omi. 100. Folge von Das Leben als Auslandsschweizer. Ja, also das mit den Zahlen und den Statistiken fällt mir immer noch mal schwer. Also wie ist es jetzt richtig? Also, die Lara hat jetzt heute... okay. Ja, lass mich doch ausreden. Und, in der letzten Folge war ja das der Vorschlag nicht. Audiokommentar, das mache ich gerne. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Lücke. Also, 100. Folge Auslandsschweizerin. Ob das jetzt hier gelingt, weiß ich nicht. 100. Denn, wie du schon merkst, ich mache ein Duett 100. mit mir selber. Folge. Da stand, du möchtest unter anderem gerne ein Duett. Das ist unmöglich. Ja, mach mal ein Duett als Audiokommentar. Das wird die Lara als Medienprofi in der Luft zerreißen, diesen Audiokommentar. Mir hat am Anfang vor allem tatsächlich eben dieser schweizerische Aspekt gefallen und auch Folgen in Berndeutsch habe ich relativ lang versucht anzuhören, habe eine ganze Menge verstanden, sicher nicht alles. Nee, also das über das Studium ist viel interessanter. Insider, ja, nicht zu viel. Urlaubsberichte. Ja Urlaubsberichte gibt es viel. Ja, schon auch interessant. Langweilig. Also das mit dem Schweizer Aspekt. Also ich finde, das mit dem Schweizer Aspekt Urlaub kann gerne wieder langweilig mit reinkommen. Finde ich interessant. Ja, also natürlich, ja, klar, wo man gewesen ist, auch das habe ich angehört. Ich wünsche dir aber auf nicht alles. Jeden Fall viel, viel Spaß weiter beim Podcasten. Du hast ja auch mehrere Projekte. Unbedingt dranbleiben. Super Sache. Ich mache sowas nicht wieder, versprochen. Und ob das jetzt mit diesem Duett hier gelingt oder ob das ein totaler Blödsinn ist, keine Ahnung. Ein Audiokommentar vom Oboman. Servus, ciao. Grüezi. Ciao auch von mir.